Weil ständig eigentlich heute auch noch Integration davon gesprochen wird. Aber wenn wir näher schauen, eigentlich passiert so wenig politisch, was Integration nach meinem Verständnis wirklich, wirklich machbar macht. Das hat in Berlin bei einigen für Irritationen gesorgt, aber für uns war das klar, dass man vielleicht durch die Kampagne einmal nachdenkt und vielleicht auch aufmerksam wird, was ist Integration wirklich und wird das, was wir uns wünschen, auch ja, zum Beispiel genügend Gelder zur Verfügung gestellt, ist es überhaupt in diesem Land politisch gewünscht oder nicht. Eine andere Sache, die wir damals gemacht haben, vielleicht sagt es Ihnen was, diese Einbürgerungstests nach dem Staatsbürgerschaftsgesetz von 99, da mussten oder müssen weiterhin viele Menschen, die sich einbürgern lassen wollen, einen komischen Test durchziehen, also Fragen beantworten. Da haben wir als Allmende unsere eigenen Tests vorbereitet, indem wir uns wirklich über diese Fragen mit anderen Fragen lustig gemacht haben. Wir haben in Zusammenarbeit mit anderen sehr engagierten Frauen und Männern hier in Berlin das erste große Festival gegen Rassismus hier in Berlin zweimal organisiert. Also diese Vereinsarbeit von Allmende war mir wichtig. Es wird von anderen jetzt weitergeführt. In der Zeit ist hier in Berlin, manche Freunde sind hier, das Bündnis gegen Rassismus entstanden, wo wir als Allmende Teil davon waren. Wir waren die Ersten mit Ihnen zusammen, die auf die Straße gegangen sind, als 2011 bekannt wurde, dass diese Menschen, diese 10 Menschen, 8 aus der Türkei, eine Grieche, eine deutsche Polizistin, nicht wie die Politik immer uns vormachen wollte, von eigenen Kreisen ermordet sind, sondern eben von Rassisten, Nationalisten hier in Deutschland, nämlich die NSU, umgebracht worden waren. Also das wurde mal kurz eingeführt, weil ich finde, natürlich ist wichtig, dass hier politisch viel passiert, dass die Parteien auch durch uns gezogen werden, etwas gegen oder vieles gegen Rassismus zu tun. Aber wir sollten unsere eigene Sache nicht delegieren und an die Parteien weitergeben oder von denen erwarten, dass sie das machen, sondern selbst die Sache mit Gleichgesinnten, ob deutsch oder nicht deutsch, einfach selbst auch in die Hand zu nehmen. Dankeschön. Ich habe jetzt ganz bewusst nochmal dieses Bild eingeblendet, weil das zwar nicht von Allmende ist, aber ein historisches Foto, was zeigt, dass diese Diskussion und diese Kämpfe auch ihre Historie haben. Und genau das, was ihr beide gesagt habt und gezeigt habt, dass obwohl es Rassismus gibt, obwohl es Ausgrenzung und Diskriminierung gibt, es immer wieder in der Geschichte Momente der Solidarisierung, des gemeinsamen Kampfes gab. Figen, du hast gerade die Hausbesetzung angesprochen, ja auch etwas, was ganz konkret auch mit dem International Women's Space zu tun hat, also die Besetzung der Schule etc. Auch das hat es in den 70er Jahren gegeben, als zum Beispiel im Frankfurter Westend Migrantinnen zusammen mit den Bewohnern für bessere Wohnbedingungen gekämpft haben, für die Kindergartenplätze ihrer Kinder. Und auch das zeigt in der Geschichte, dass viele Dinge, die heute auch Gesetz geworden sind, wie kommunales Wahlrecht für die EuropäerInnen, leider nicht für die türkischen Leute, eigentlich von unten erkämpft worden sind, weshalb man sagen kann, dass Migration eben tatsächlich eine soziale Bewegung ist, eine demokratische Bewegung von unten und dass das ja auch ein Moment für uns hier sein kann, von der Geschichte, von diesen historischen Kämpfen zu lernen, um da weiterzumachen. Und wir möchten jetzt das Podium öffnen. Vielleicht haben wir noch so 10 Minuten, Viertelstunde, wäre das okay? Wir haben ganz klein ein bisschen später angefangen. Und jetzt habt ihr die Gelegenheit zu kommentieren, eure Geschichten zu teilen oder den beiden auch noch Fragen zu stellen. Wie machen wir das mit dem Mikrofon? Ist es das hier, was weitergegeben wird? Okay. Möchte jemand was dazu sagen? Hier ist eine Wortmeldung. Ja, hallo. Ich möchte mich erstmal bedanken für eure Geschichten. Ich denke mir, dass es nicht so leicht fällt, sowas zu erzählen. Und für mich ist es also wirklich interessant, erfahren zu haben, dass zuerst türkische Frauen nach Deutschland gekommen sind. Weil ich habe immer das Bild vor Augen im Fernsehen, wo eben diese Männer da waren, die dann begrüßt worden sind, die irgendwas bekommen haben. Und da frage ich mich schon, wie es sein kann, dass ich mit den Bildern aufgewachsen bin, dass die türkischen Frauen praktisch immer hinter den Männern laufen müssen, dass sie also unterdrückt werden, wenn es Frauen waren, die zuerst hier die Arbeit gefunden haben. Also das sieht man wieder, wie die Geschichtsschreibung verfälscht wird. Und dafür danke ich für diese neue Erkenntnis euch. Ja. Darf ich kurz? Also ich möchte eigentlich mich auch bei dir bedanken, dass du das nochmal zum Thema machst. Das ist ja eigentlich seitdem immer so, dass Menschen, ob jetzt Frauen oder Männer, aber gerade Frauen, die mutig sind oder mutig waren, die was geschafft haben oder dabei sind, dass diese Personen in dieser Gesellschaft mit einem System verhindert werden. Wenn das anders wäre, dann könnte man ja nicht 50, jetzt mittlerweile 55 Jahre lang sagen, die arme Kopftuchfrau aus der Türkei. Ja? Die arme. Also man muss sich für eine Sache entscheiden. Wenn ich als Bundesregierung immer so sage, oh Gott, die an den Mann gefesselt ist, Kopftuch trägt und keine Bildung und erfährt jeden Tag Gewalt zu Hause, wenn ich mich für dieses Bild entschieden habe, kann ich das andere nicht zeigen, sonst kommen die Menschen durcheinander. Oder die Deutschen würden sagen, na wie bei uns, gibt's ja beides. Ja? Also ich bin ja auch durch diese Parteiarbeit, aber auch durch die Arbeit bei Allmende sehr oft auf der Straße gewesen und bin heute noch auf der Straße. Ich habe ja für den Bundestag selbst auch kandidiert oder für andere, die kandidiert haben, Stände gemacht. Ich habe da Sachen erlebt von deutschen Familien, ja? Die würde niemals in der Politik für wahr haben wollen. Eine Frau, die zu mir, damals war das noch PDS, wollte zu mir ins Stand, weil sie vielleicht auch mich sympathisch gefunden hat. Eine türkische Frau, 30, 35 Jahre alt, macht für eine Partei Stand. Sie wollte kommen und mit mir ins Gespräch gehen. Der Ehemann hat sie gezogen und sie konnte sich nicht wehren. Also man muss sich wirklich für eine Sache entscheiden, entweder die blöde türkische Frau oder die auch intelligent sind. Beides geht schwer. Da hinten? Ja? Ein Mikrofon? Okay. Entschuldigung, weiß ich jetzt nicht mehr. Hallo, danke nochmal, dass ihr eure Geschichten geteilt habt. Ich habe eine Frage zu den Verhütungsmitteln bzw. diesen Zwangsabtreibungen, die es gab. Davon wusste ich zum Beispiel auch noch gar nichts. Wie hat man diesen Zugang zu Verhütungsmitteln dann bekommen? Also besonders wenn ich jetzt an Polen denke, also da sind ja die Abtreibungsverbote auch gerade im, Gespräch. Also wie war der Zugang zu Verhütungsmitteln? Wurde euch das, also das ist ja auch eben geschildert, musstet ihr dafür zahlen? Genau, da würde ich einfach, das würde mich einfach interessieren. Ja, genau, das vorhin habe ich auch nämlich vergessen, das zu erzählen. Das soll keine Familienpolitik werden. Also selbst wenn es mal einzeln geklappt hat, Ehepaar zusammen nach Deutschland gekommen waren, dennoch wurden sie getrennt. Also eine wohnt vielleicht in Berlin, der andere in Rostock. Ja. Bloß nicht zusammen, weil dafür hat man nicht vorgesorgt, weil die sollen nicht mit Liebe sich beschäftigen, sondern komplett ihre Energie und Kompetenzen für die Produktions. Genau. Und ich habe vorhin schon erwähnt, ohne Aufklärung, ohne Übersetzung wurden wir einfach beim Frauenarzt also wirklich ausgeladen und man hat uns einfach präventiv Antibabypille abgereicht. Gleichzeitig wussten alle, vor allem wir haben ja nur vietnamesische Betreuer, Gruppenleiter, Parteisekretär, Sex vor der Ehe ist verboten. Wir wurden auch, ich weiß nicht, wie das bei dem türkischen Gastarbeiter war, Frauen wurden getrennt von den männlichen, also weil man verhindern wollen, weil das wird garantiert Liebelei kommen. Und aber um dieses Rezept, neues Rezept zu holen, wenn wir das schon mal begriffen haben, dass es dafür da, dass es keine Baby gezeugt werden, dann traut sich auch keiner von uns, also ich spreche auch für meine Gruppe, keiner von uns wirklich das neue Rezept beim Betriebsarzt zu holen, weil das wäre sofort, also du kannst ja gleich direkt wirklich mit dem Mikrofon irgendwie, hallo, diese Mai Fung hat jetzt Sex, deswegen hat sie jetzt also ein Rezept. Das kam, das, wir wussten aber, wir dürfen nicht schwanger werden und wenn wir schwanger werden, werden wir abgeschoben. Das bedeutet, wir haben heimlich abgetrieben. Das heißt, wir wussten überhaupt nicht, wie wir uns verhüten. Und die Frauen sagen auch, wir wollen nicht mit Chemie irgendwie für unseren Körper. Die Frauen, die verheiratet waren, die kannten nur die Spirale. Und das haben sie entweder schon bei sich gehabt und die jungen Frauen, auch darunter ich. Und das kam durchschnittlich. Man hat das nicht erhoben, aber das war ein Thema bei der Gewerkschaft, dass sie irgendwann gesagt haben, Leute, wir müssen jetzt ein Problem lösen. Mittlerweile sind so viele Frauen krankgeschrieben worden und sie fehlen bei der Produktion, bei der Arbeit. Durchschnittlich kann man sagen, das kam ja nicht so sehr für Frauen, durchschnittlich 4 bis 5 Schwangerschaftsabbrüchen pro Vertragsarbeiterin, weil wir keine Medikamente, also weil wir Rezept nicht abgeholt haben, also nicht preisgeben wollen. Auch Frauen, die verheiratet waren, die haben auch Sex. Immerhin 5 Jahre lebst du allein hier. Das ist total normal. Ja? Und jetzt gab es hier noch 2 Wortmeldungen. Eine hinten, dann hier und dann da. Das muss ich mir jetzt mal merken. Und das ist dann auch... Ja, okay. In welcher Sprache? Okay, Moment, dann müssen wir uns... Moment bitte. Guten Tag, ich bin Zeynep Hamo. Ich danke euch sehr und ich danke euch für diese Geschichte über eure Leben und über eure Ankunft hier. Ich bin eine Frau aus Syrien, ich bin aufgrund des Krieges hergekommen und aufgrund der sehr schweren Zustände und ich habe meine Familie verloren. Seit 4 Jahren bin ich in einer Diaspora. Ich habe keine Heimat mehr. Ich bin weit weg von meinem Ehemann und von meiner Familie. Und ich bin hier. Sie hat einen Jahresaufenthalt. Sie 4 Jahre nicht gesehen ihrer Mann. Ihr Mann wohnt in Ägypten, aber Ägypten braucht ein Visum oder so. 4 Jahre vermisst ihr Mann, auch hat auf den Tag 1 Jahr. Das ist Probleme, große Probleme. 4 Jahre ihr Mann nicht hat gesehen. Ich denke Ihnen. Vielen Dank fürs Teilen. Vielleicht können wir auch gleich in der Pause noch ein bisschen zusammen sein, sprechen. Dankeschön fürs Teilen. War hier vorne noch eine? Jetzt, hier war noch, genau. Sie hatten sich schon ganz lange gemeldet. Bitte schön. Oder auch auf Deutsch. Also ich werde auf Deutsch auf Englisch reden. Ich möchte euch allen herzlich danken für diese Konferenz. Diese Konferenz ist wirklich sehr wichtig und es ist sehr wichtig für mich, unter so großartigen Frauen zu sein und Teil einer Konferenz zu sein, die von Frauen organisiert worden ist. Für mich ist das absolut wichtig. Ich bin aus dem Sudan, Janja Abdel Munaim, und vor 25 Jahren habe ich meine akademische Ausbildung abgeschlossen in Prag. Ich bin Aktivistin für Menschenrechte, und natürlich betreffen uns sehr viele Themen, sei es die Themen der migrierten Frauen, der geflüchteten Frauen, Frauen als Gewaltopfer. Im Sudan ist es, ich habe jetzt mit Arabisch angefangen, tut mir leid, wir sagen, dass eine Frau zu sein, that is your end. Also was passiert, das was Frauen passiert, ist absolut schrecklich. Denn Dinge passieren bei Frauen aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen sind. Die Geschichten, die ich hier gehört habe, also am Ende des Tages wird ganz klar, dass diese Frauen gelitten haben aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen sind. Und aufgrund der Gesetze, die existieren. Das Problem ist, dass wir unter dem Patriarchat der Gesellschaft leiden, unter Diskriminierung und Ausschluss. Zum Beispiel, was ich bemerkt habe, geflüchtete Frauen, alle Asylgesetze auf der Welt und besonders in Deutschland, da geht es darum, dass man davon ausgeht, dass es sich um politische Geflüchtete hält. Aber es gibt viele Menschen, die an unter anderen Dingen leiden. Zum Beispiel im Sudan, bei uns, gibt es einen Dresscode. Da werden wir gezwungen, die Klamotten und die Kleidung zu tragen, die das herrschende System bevorzugt. Und ansonsten werden wir der Peitschung ausgesetzt. Und die sudanesischen Frauen leiden eben unter dieser Form der Gewalt und dieser Form des Rassismus und der Diskriminierung. Diese Frauen kommen dann also nach Deutschland und dann werden sie wieder Gesetzen ausgesetzt, die ihre Perspektive, ihre Bedürfnisse nicht berücksichtigen. Und unter einem rassistischen System leiden diese Frauen dann. Und diese Frauen, die dann sprechen, die sich dann äußern über diese Gewalt, die sie erlebt haben, das ist wichtig, dass wir diese Stimmen hören. Und ich freue mich, dass ich hier diese Gelegenheit habe, um zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir als Einheit der feministischen und Frauengruppen zusammenarbeiten. Gegenseitiges feministisches Miteinander, Mitgefühl und die Bekämpfung der gewaltvollen Maßnahmen gegen Frauen. Zum Beispiel in Polen habe ich teilgenommen an dem Streik gegen die Gesetzesverschärfung in Bezug auf die Abtreibung. Und auch bei anderen Sachen denke ich, dass wir zusammenarbeiten müssen, auch wenn es nicht nur um Frauen geht. Denn alle Sachen, die rassistisch sind, wirken sich doppelt so stark auf Frauen aus. Vielen Dank, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Dankeschön. Hier vorne gab es noch eine Meldung. Und hier sind noch zwei. Und dann, habe ich gehört, müssen wir leider schließen. Es tut mir total leid. Hier vorne bitte. Vielen herzlichen Dank erstmal für eure tollen Beiträge. Ich habe eine Frage an Mai. Mai, gibt es wie sieht das mit der Zusammenarbeit zwischen vietnamesischen Frauenaktivistinnen mit erstmal sage ich mal autonome deutsche, weiße deutsche Bewegung, Frauenbewegung, und andererseits, wie sieht die Zusammenarbeit zwischen euch mit Bewegung alle gegen Rassismus, das heißt Frauen of Color mit Migrationsgeschichte, schwarze Frauen? Oh, da ist das wirklich ein Wunderpunkt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, auf deine Frage. Das sieht sehr, sehr karg, sehr mau aus. Wir haben kaum sichtbare Menschen, die wirklich öffentlich was sagen. Das ist das Problem, sage ich, das kritisiere ich auch letztendlich auch immer in der Öffentlichkeit, weil die zum einen ist die historische Kunde, die vietnamesische Community in Deutschland ist sehr gespalten. Zum einen die Kinder der Kommunisten, also ehemalige Vertragsarbeiter, die in der DDR geholt wurden. Und dann im Westdeutschland sind sozusagen die ehemaligen Bootspeople, die von der kommunistischen Regierung sozusagen geflohen waren, die für die Pro-Amerikaner waren. Und dann diese registrierte, also sehr, sehr streng kontrollierte Leben, was wir vor der Wende hatten. Wir haben ja auch kaum Deutsch gesprochen. Und sich irgendwie auflehnen gegen die Regierung, gegen die ganzen menschenunwürdige Maßnahmen, das war nie der Fall. Noch dazu ist die Mentalität von uns Vietnamesen, so aus diesem Kultur, wo wir herkommen, immer schön lächeln und unsichtbar wie möglich zu bleiben und immer nett freundlich sein. Und wir hoffen, dadurch werden wir nicht angegriffen. Nur, wir sehen nun mal so aus, jeder quatscht uns und haben das Gefühl, sie können uns so beleidigen, weil wir nun mal so aussehen, also von Schlitzaugen bis sonst was. Also da in dieser Bewegung, es gibt Einzelne, und aber durch diese ganzen, Einschränkungen, wir haben, also wirklich, ich kann dir überhaupt keine nennenswerte Bewegungen also nennen. Also wenn dieser Brandanschlag nicht passiert war, hätten wir wahrscheinlich nicht mal auch einen Verein gegründet, weil das war nicht gewollt. Die wollen nicht, dass wir autonom werden, auch die vietnamesische Regierung, die Stasi sowieso nicht. Wir sollen nicht so selbstbewusst und eigenständig unser eigenes Leben und schon gar nicht für unsere eigenen Rechte einfordern. Das wollen sie nicht. Und leider die Mehrheit hat sich sozusagen jetzt angepasst. Ich kriege gerade das Zeichen, dass wir leider jetzt an dieser Stelle abbrechen müssen. Das ist ja kein echtes Abbrechen, weil wir sind noch zusammen. Das heißt, es gibt jetzt noch die Möglichkeit, informell zu sprechen. In der Pause tut mir leid, aber wir müssen aus logistischen Gründen und auch für die Übersetzerinnen und das Essen und so weiter jetzt abschließen. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Geduld. Und euch beiden ein großes Dankeschön.